Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder... Grüße aus Deutschland. Sie hören die Folge... Bist du öfter hier? Wir sprechen heute über das Kennenlernen. Wie kommen Frauen und Männer miteinander in Kontakt? Jochen erzählt jetzt, wie er mit Frauen in Kontakt kommt. Er ist 20 und findet, dass man Frauen am leichtesten in der Disco, also in Diskotheken, kennenlernt. Heute sagt man auch Club. Und Sie, liebe Hörer, bitte merken Sie sich einen Satz, den man sagen kann, wenn man eine Frau kennenlernen will. Vielleicht brauchen Sie den ja nochmal. Man weiß ja nie. Wie machst du das, wenn du ein Mädchen siehst oder eine junge Frau, die dir gefällt und du möchtest mit ihr in Kontakt kommen? Ja, also ich bin eigentlich da ganz normal. Ich habe nicht so irgendwelche coolen Sprüche drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe halt einfach ganz normal hin, wenn mir jemand gefällt. Sag einfach Hallo und komm einfach mit normalen Fragen, was man einfach sagt so ins Gespräch. Bist du öfters hier oder so? Und natürlich möchtest du was mit mir trinken. Ganz normal einfach. Also ich habe keine besonders coolen Sprüche drauf. Ich denke, sowas zieht auch nicht. Und auch nichts irgendwie total Verrücktes. Also, liebe Hörer, Sie sehen eine tolle Frau in der Disco. Was könnten Sie zu ihr sagen? Hallo, bist du öfter hier? Oder? Möchtest du was mit mir trinken? Wenn Sie schon etwas älter sind und eine Frau zum Beispiel in einer Bar kennenlernen möchten, könnten Sie sagen... Darf ich Sie zu einem Glas Wein einladen? Jetzt dürfen Sie Adi nachsprechen, liebe Hörer. Und bitte dabei möglichst charmant lächeln. Darf ich Sie zu einem Glas Wein einladen? Ja, gerne. Für Jochen ist es wichtig, ganz normal zu sein. Er hat keine coolen Sprüche drauf. Also sowas wie, Hi, schönes Kind, kannst du mir den Weg in deine Wohnung zeigen? Hier ist ein Stadtplan, Süßer. Ciao. Na sowas. Also, ich mag nur schüchterne Männer. Männer, die ein bisschen ängstlich und scheu sind. Ja, aber stell dir mal vor, ein netter, schüchterner Mann sitzt neben dir. Aber nichts passiert, weil er nicht den Mut hat, dich anzusprechen. So wie bei dir. Bei Oliver. Ja. Hören wir mal, wie er in Kontakt mit Frauen kommt. Ja, wie machst du das zum Beispiel, wenn dich ein Mädchen interessiert? Was machst du da? Nix. Gar nichts? Nee, ich gehe nicht drauf zu. Gehst nicht auf sie zu? Nee. Bist du schüchtern, oder? Also in dem Moment schon, ja. Da warte ich auf den ersten Schritt. Und gibt's das, dass die Mädels den ersten Schritt machen schon, oder? Gibt's auf jeden Fall, ja. Wie lernt Oliver Frauen kennen? Er wartet auf den ersten Schritt von der Frau. Er wartet also, bis die Frau auf ihn zugeht, bis die Frau ihn anspricht. Na, dann viel Spaß beim Warten, Oliver. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, den ersten Schritt zu machen. Ja, leider. Wie bitte? Nichts. Aber wenn Sie, liebe Hörerinnen, den Mut haben, einen Mann anzusprechen, zum Beispiel auf einer Studentenparty, was könnten Sie sagen? Studenten untereinander sagen meistens du. Sie könnten zum Beispiel sagen, Hast du Lust zu tanzen? Oder studierst du auch Germanistik? Und wenn Sie zum Beispiel bei einer Cocktailparty sind, könnten Sie sagen, Ich kenne nur wenige Leute hier. Geht es Ihnen auch so? Na, ist doch gar nicht so schwierig, oder? Nein, für euch Männer natürlich nicht, wenn wir Frauen alles machen. Naja, Emanzipation. Und wenn man den Mann dann näher kennenlernen möchte? Ja. Wie macht man das? Tja, Dieses Problem haben wir Männer auch. Dann hören wir doch mal, wie Melanie das gemacht hat. Melanie war auf einer Party und hatte den Mut, einen Jungen anzusprechen. Sie hat sich getraut, einen Jungen anzusprechen. Also das war das erste Mal, wo ich mich beim Jungen wirklich getraut habe, ihn anzusprechen und wo ich mir dachte, es würde sich auch lohnen, dass ich ihn anspreche. Mhm. Deshalb. Und er hat gut reagiert. Ja, ein Junge, glaube ich, hat da nie was dagegen, wenn die Frau den ersten Schritt macht. Melanie wollte den Jungen wiedersehen und deshalb hat sie ihm etwas versprochen. Melanie hat ihm etwas versprochen. Sie hat ihm also gesagt, dass sie etwas Bestimmtes tun wird. Was hat Melanie dem Jungen versprochen? Achten Sie bitte auf das Schlüsselwort. Ein wichtiges Wort, das Melanie mehrmals sagt. Ich habe ihm halt versprochen, dass ich ihm irgendwann noch ganz, ganz viele Witze erzähle, weil wir haben uns auch so über diese lustige Schiene irgendwie kennengelernt, weil er mag auch Witze und dann habe ich halt angefangen, Witze zu erzählen. Und dann habe ich halt behauptet, ich würde so voll viele Blondinenwitze kennen. Haben Sie das Schlüsselwort gehört? Witze. Der Witz. Das ist eine kurze, lustige Geschichte. Melanie hat dem Jungen versprochen, ihm ganz viele Blondinenwitze zu erzählen. Tricks haben die Frauen drauf. Blondinenwitze. Das sind Witze über Blondinen, blonde Frauen. Ein Beispiel. Wie kann man eine Blondine am Montag zum Lachen bringen? Keine Ahnung. Man erzählt ihr am Freitag vorher einen Witz. Sehr witzig. Ja, und das Witzigste ist, dass Melanie auch blond ist. Melanies Trick hat auf jeden Fall funktioniert, denn sie ist jetzt mit dem Jungen zusammen. Sollte ich mir vielleicht die Haare blond färben? Wie bitte? Nichts, nichts. Die Wiederholung. Er ist schüchtern. Er ist schüchtern. Er wartet auf den ersten Schritt von ihr. Er wartet auf den ersten Schritt von ihr. Aber sie wartet auf den ersten Schritt von ihm. Ach so, sie wartet auf den ersten Schritt von ihm. Sie hat ihn angesprochen. Sie hat ihn angesprochen. Sie hat ihm etwas versprochen. Sie hat ihm etwas versprochen. Tschüss. Tschüss. Du, Adi. Mhm. Ich kenne auch einen Blondinenwitz. Erzähl. Warum sind Blondinenwitze so kurz? Ich weiß nicht. Damit die Männer sie leichter verstehen können. Gut, gell? Ha, ha, ha, ha. Lu. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.